Von vielen totgesagt, aber immer noch lebendig. Drum and Bass, es gibt diese Richtung der elektronischen Musik zwar erst seit ein paar Jahren, aber mittlerweile in ganz unterschiedlichen Schattierungen und sie ist immer wieder totgesagt worden als kurzfristige Modeströmung. Die unterschiedlichen Schattierungen, Wohnzimmer Drum and Bass, Club Drum and Bass, brutaler Drum and Bass, wir werden heute im Soundcheck eher die softere Variante hören. Der Anfang kam von Paul Davis von seiner CD Stranger in the City, das Stück Par Avion. Weiter geht es mit dem Meister des atmosphärischen Drum and Bass, LTG Buchanan. Thank you. We'll be right back. Kölner Drum and Bass Produzenten Heiner Kruse alias The Green Man und Andrea Canta mit dem Stück Adelina. Davor LTG Bucam mit Atlantis. Der Engländer hat nicht nur sein eigenes Label, mit dem er Drum and Bass dieser Art herausbringt. Er ist auch fast ständig mit seinem DJ-Team auf Achse. Und wer einmal eine Nacht mit dem Sound von Good Looking Records erlebt hat, so das Label von LTG Bucam, der weiß oder wird diese ausgelassene und spirituell angeheizte Stimmung wohl kaum vergessen. In diesem Sinne auch der Sound von TMF von dem Sampler In Order to Dance Volume 6. Hier ist das Stück 5 Miles High. etwas härtere Gangart und die wird wie vieles Neue im Drum and Bass in England produziert. DJ Hype mit dem Stück Dance. Und wenn es um den Kult vom Hörensagen geht, dann gibt es auch die Drum and Bass Superstars. Allerdings bleibt man scheinbar nie länger als 3 Monate im Gespräch, dann drängt sich der nächste DJ, die nächste Crew nach vorne. Vor einem Jahr war es Graeme Sutton mit Boomerang, also der sein Projekt Boomerang nennt, extrem gefragt. Er hat ein Album hingelegt, das erstmal als das Nonplusultra galt. Atmosphäre, Soundgewitter und unglaubliche Rhythmen. Kann man sich heute auf jeden Fall auch immer noch sehr, sehr gut anhören. Von dem Album Balance of the Force, Soul Beat Runner. Ich habe am Anfang dieser Sendung von LTG Buchan und seinen Konzerten geredet, Progression Sessions nennt er seine Musik, und immer mit dabei sind sogenannte MCs. Diesen Begriff kennt man vom Rap und Hip-Hop. MCs sind Rapper, die Einheit sah, darauf verzichtet Buchan bei seinen Shows auch nicht. Progression Sessions jetzt mit Seda, mit dem Stück Equinox, im Anschluss dann Intense mit Eastern Promise und mit dabei zu hören MC Conrad mit seinen Kommentaren. Gleich nach den Nachrichten gibt es eine weitere Stunde Drum and Bass. This is Logical Progression. You're listening to the present, the past, and the future. The vibe has begun. The time will be then. The sound is now. Step by step.